Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, dann begrüße ich euch recht herzlich zur heutigen AGÖA-Sitzung des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen am 20. Januar 2023 um 21.04 Uhr. Wir haben ein Pad. So, dann liegt das Pad euch hoffentlich allen vor mit der Tagesordnung, wenn es Einwände gegen diese Tagesordnung gibt. Dann bitte jetzt einmal. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Damit ist die Tagesordnung genehmigt. Und dann kommen wir direkt zum ersten Punkt, nämlich der Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist vom 6. Januar. Der Link ist im Pad. Und wenn es dazu Einwände gibt, dann sollen die bitte jetzt geäußert werden. Keine Einwände. Isan und ich, wir haben das richtig durchgezogen vor 14 Tagen. Das hört sich gut an, aber damit ist dann das Protokoll vom 6. Januar genehmigt. Dankeschön. Dann, Mitgliederzu- oder Abgänge. Steht nichts im Pad. Ist euch was bekannt? Mir nicht. Bleibt alles so wie immer. Okay, cool. Wir kommen zu den Teamberichten. Angefangen mit den erledigten Pressemitteilungen und Blogbeiträgen. Da hatten wir zwei an der Zahl. Einmal eine Pressemitteilung, die wir vom Bund übernommen haben und auf NRW nochmal verteilt haben. Das war die Pressemitteilung Lützerath, Piratenpartei kritisiert, Vorgehen der Polizei und der Regierung scharf vom 10. Januar. Und dann hatten wir eine eigene Pressemitteilung zum Polizeieinsatz in Lützerath am 17. Januar. Möchte dazu jemand was sagen? Vielleicht nur, ich habe diese Pressemitteilung da vom Bund übernommen, weil es unser Thema ist und weil es ja auch von Sven ist, der ist ja auch aus NRW. Ich hatte mit der Isan mal besprochen gehabt, wir könnten dann noch einen eigenen Tweet zu machen, aber irgendwie war das dann auch schon wieder alt letztendlich, weil die Ereignisse in Lützerath sich ja auch überholen sozusagen. Dann habe ich es einfach still und heimlich rückdatiert, damit wir ein bisschen was auf der Seite haben. Ich habe mal eine Frage zu euren Pressemitteilungen. Ja, bitte. Es sind ja halt Pressemitteilungen. Werden die irgendwo von der Presse auch mal aufgegriffen? Nee, in der Regel nicht. Also hier in NRW funktioniert das nur sehr regional, wenn unsere MandatsträgerInnen irgendetwas Besonderes tun, machen vor Ort. Aber das ist ja bundesweit mit Ausnahme von Patrick nicht sehr viel anders. Wenn wir uns, ich will nicht sagen, irgendwo blamieren, aber wenn es irgendwie eigentlich was Negatives zu berichten gibt, also wenn zum Beispiel unsere Server beschlagnahmt werden, das ist dann plötzlich in der Presse. Aber nö, normalerweise nicht. Oh, danke. Genau. Ansonsten, ich sehe manchmal, dass diese Webseiten, die irgendwie alles Mögliche immer aus Presseportal mitnehmen, also Finanznachrichten, glaube ich, heißt einer, also die posten auch alles, was ins Presseportal kommt und da landen wir entsprechend auch. Ich weiß nicht, wie viele das lesen, aber da sind wir auch. Ja, das sind so PM-Schleudern. Also das sind mindestens 5 oder 6, die einfach alles raushauen. Und ich mal auf einer Seite habe ich mal gesehen, da konnte man auch sehen, wie viel Leute das angeklickt haben oder gelesen haben. Das waren dann 100 Leute. Und dann habe ich mir gedacht, naja, so schlecht ist das ja auch nicht. Ja. Gibt es sonst noch weitere Fragen zu Pressemitteilungen? Dann kämen wir zu den geplanten Pressemitteilungen und Blogbeiträgen. Da steht noch nichts im Pad. Haben wir da irgendwas? Ja, wir haben immer noch den LPT. Wann wollen wir da was machen? Ja, also jederzeit. Einfach nur, es geht ja da nur um Blogbeitrag, um die Info, um das schon mal so ein bisschen zu verbreiten, bevor die eigentliche Einladung kommt. Und das Zweite, da wollte ich jetzt noch mal gucken, ist die Klage gegen das Versammlungsgesetz von von diesen Vereinen, die uns auch angeschrieben hatten, die ja auch um Spenden werben für ihre Klage. Da würde ich aber auch sagen, das ist wahrscheinlich keine Pressemitteilung, sondern eher so ein kurzer Blogbeitrag. Da würde ich mich mal jetzt irgendwann dran machen wollen. Okay. Beim LPT-Artikel kann ich sonst bestimmt auch helfen und dann deinen Blogbeitrag, genau. Gibt es sonst noch irgendwas zu dem Punkt? Oder Anregungen, was wir schreiben könnten? Zum LPT brauchen wir ein schickes Sharepick und Header. Da hatte ich auch mit Isan schon mal drüber gesprochen. Das ist ja jetzt leider nicht in Herne, ne? Das ist in Bielefeld. Genau. Ja, finden wir irgendwann. Gut, dann kommen wir zum Request-Tracker. Da steht nix. Gibt's da irgendwas außer Spam? Ja, nur die Nachricht, dass das mit dieser Klage gegen das Versammlungsgesetz, diese Pressemitteilung. Vorhin hatte ich noch was gesehen, das ist allerdings in unserer Vorstands-Queue gelandet. Ich habe dazu auch einen Tweet verfasst. Ich weiß nicht, ob euch Radio Dreieckland irgendwas sagt. Mir sagte das eigentlich nichts, aber das ist so ein linksalternatives Piratenradio. Also hat jetzt nichts mit unserer Partei zu tun. Das fand ich doch sehr eklatant. Die haben auf ihrer Webseite berichtet über das Verfahren, was Indymedia immer noch offen hatte, was jetzt wohl abgeschlossen worden ist, und haben einen Link auf das Archiv von Indymedia in ihrem Blogbeitrag drin gehabt, und die Staatsanwaltschaft hat das zum Anlass genommen, da eine Durchsuchung zu machen und Beschlagnahmungen vorzunehmen. Fand ich jetzt sehr krass, weil das ist ein offen zugänglicher Link. Ich weiß, Indymedia ist verboten worden in Deutschland, fand ich auch schon einen Skandal. Aber der Link zu dem Archiv, der ist da, und ich finde es sehr eigenartig, dass man wegen sowas untersucht wird. Könnt ihr euch ja nochmal durchlesen, die Pressemitteilung. Ist halt nicht NRW, hat nichts mit NRW zu tun. Von daher macht es jetzt keinen Sinn, mit unserem Funktionsaccount irgendwas zu machen. Ja. Habe ich aber schon aufgegriffen. Ist also im Retweet-Tool. Dankeschön. Ist leider wieder ein Rechtschreibfehler drin. Irgendwie kann ich nicht mehr ohne. Ja, aber dann schauen wir mal, was da noch so sich bei ergibt. Wenn es aber sonst nichts zum Request-Tracker mehr gibt, kommen wir zu Social Media. Und da berichtet zuerst wie immer Twitter und Isan. Hi, ja. Die Zahlen nach Weihnachten und Silvester war ja fast alles in den roten Zahlen, weil da habe ich mir dann auch mal eine kleine Pause genehmigt. Und jetzt langsam sind wir wieder am Hochkrabbeln. Was ich nicht verstehe, angeblich haben wir nur 11 Tweets in dieser Woche abgesetzt. Und das kann unmöglich sein. Wir haben deutlich mehr gemacht. Deswegen verstehe ich die Zahl da nicht. Aber sie stand da, also habe ich sie übertragen. Die anderen Zahlen sehen wieder, wie ihr seht, es ist sieht besser aus. Der beste Tweet, Fabian, klopft dir auf die Schulter. Das war der Tweet, der ja den ganzen, der so ein Thread hatte zu Lützerath. Der hatte 7065 Impressionen. Glückwunsch, finde ich gut. Alle anderen Zahlen seht ihr im Pad. Ja, danke. Danke, Isan. Meine private Frage, habt ihr Probleme mit Twitter momentan? Dass das nicht funktioniert? Nö. Meinst du jetzt technisch oder? Nee, technisch keine. Okay. Ja, ich habe ja keine App, sondern ich bin ganz normal übers Webinterface drin, und da sind in der letzten Zeit ständig Ausfälle. Kann ich so gar nicht berichten von, also hier funktioniert alles einwandfrei. Ja, momentan auch. Aber ich habe das in der letzten Zeit häufiger gehabt, dass sich da einfach nichts bewegt. Dann kommt irgendwann die Meldung, irgendwas ist schiefgelaufen, versuche es erneut. Und es geht aber manchmal über Stunden. Nee, also derartiges gar nicht. Ach, vielleicht hat Elon mich ja auch irgendwie schon auf dem Hut sozusagen. Du bist geshadowbanned, das ist es. Du hast ihn böse gemacht, du bist schuld. Ja, Vaku ist aus grundsätzlich böse, also hat er schon richtig gemacht. Nee, aber was ich zu dem Lützerer-Thread sagen wollte, ist noch, ich habe da bewusst einen, ich sag mal, längeren Thread draus gemacht und bewusst auch mal in eigener Sache dran geschrieben, weil das ja eigentlich eher so ein privater Kommentar von mir war. Ich fand halt aber nicht, dass der irgendwie als Blogbeitrag geeignet ist. Ich habe den sowohl auf Twitter als auch dann bei Facebook und Instagram verteilt, einfach nur mal zu erklären, was wir in Lützerath irgendwie gemacht haben, weil das haben wir eigentlich nie erklärt, auch bewusst ja nie erklärt. Ich habe aber mal dann, als die Räumung abgeschlossen war, das mal zum Anlass genommen, trotzdem mal so grob zu erklären, was wir da gemacht haben und vor allem, warum wir es gemacht haben. Das nochmal vielleicht zu dem Thread. Ja, fand ich aber auch vollkommen okay. Ich hätte das jetzt auf der Webseite irgendwie auch nicht so spannend gefunden. Was mir manchmal auffällt, also das ist jetzt keine Kritik, weil ich selber jetzt ja nicht so die große Twitterin bin oder jetzt mir anmaßen würde, mich da auszukennen. Aber was mir manchmal auffällt, ist, dass unser Funktionsaccount, wenn irgendwelche blöden Antworten kommen, darauf reagiert. Und ich finde, wir müssten das nicht. Ich sag das jetzt mal einfach so. Also bin ja hauptsächlich dann eigentlich ich. Ich habe diesmal bei dem ganzen Thread, den ich im Übrigen auch sehr gut fand, mir nur zwei Antworten rausgegriffen von etwas größeren Accounts. Also, nee, der eine zumindest. Weil ich in dem Moment einfach witzig drauf war und mir dachte, hey, komm, gib eine witzige Antwort und dann ist schon gut. Es war jetzt nicht so, dass ich die ernst genommen habe, sondern das war dann wirklich eher spontan. Ja, ich verstehe auch, was du meinst. Ich habe das, glaube ich, auch nur einmal gemacht und war dann auch eher so im witzigen Modus gemeint und nicht ernst. Aber ich verstehe den Hintergedanken und sonst will ich eigentlich auch eher nicht drauf antworten. Ja, also ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Es war halt nur so, dass ich denke, der Funktionsaccount mit den Followern, die wir haben, muss da nicht unbedingt reagieren. Also ich würde die blöden Kommentare einfach so stehen lassen. Es sei denn, sie sind von Parteimitgliedern, dann hat das ja immer noch eine ganz andere Wirkung. Ja, und auf die reagiere ich zum Beispiel gar nicht, weil ich einfach die Partei da nicht so reinziehen möchte. Das ist dieses, guckt, wie wir uns wieder gegenseitig zerklappen. Ja. Aber wie gesagt, es kommt immer auf meine Stimmung drauf an. Und bei diesem habt ihr Piraten den Arsch offen, da konnte ich einfach nicht anders. Jo. Gibt's aber sonst noch irgendwas zu Twitter? Dann kommen wir anscheinend heute wieder relativ schnell durch. Wir kommen zu Facebook. Ist nichts eingetragen. Mir liegen die Zahlen aber natürlich vor. Ich bin vorbereitet. Da haben wir überall ein Plus. Und nicht gerade unerheblich. Da haben wir bei der Beitragsreichweite 4.500 und ein Plus von 1.300%. Bei den Interaktionen mit 350. Ein Plus von fast 2.000% und Aufrufe, Seitenaufrufe auch mit 115, ein Plus von 10%. Also da haben wir auf jeden Fall auch wieder die roten Zahlen weggewischt. Glaube ich auch gerade mit dem Lützerath-Ding nochmal ein bisschen Welle gemacht. Der Bund hatte das ja auch auf allen Plattformen dann geteilt von NRW. Dementsprechend dann noch die Reichweite mitgenutzt. Aber auch da haben wir überall dann ein grünes Plus. Gleiches gilt auch für Instagram. Da hatten wir auch mit dem Lützerath-Beitrag einen sehr guten Beitrag. Überdurchschnittlich gut. Der Bund hat den auch geteilt, dementsprechend da die Reichweite mitgenommen. Und dadurch ergibt sich, dass wir überall ein Plus von bis zu 1000% haben. Wir haben 400 Konten erreicht. Das ist ein Plus von 600%. Und an Interaktionen hatten wir 177 und davon insgesamt 166 mal der Gefällt mir Button, was ich schon echt stark finde. Und an Profilaufrufen hatten wir, das hört sich jetzt wenig an, 30, ist glaube ich aber für unser Verhältnis auch noch recht gut. Und Impressionen 550, ja, ist auf jeden Fall mit einem grünen Plus versehen. Das zu Instagram und Facebook. Gibt's Fragen? Nee, danke, aber hört sich doch gut an. Trägst du das noch ein ins Bett? Kalschfleisch machen, ja. Mache ich dann sofort nach der Sitzung. Gut, sonstige Social Media Plattformen, da haben wir unser Piratica-Profil. Ja, da bin ich ja auch dran. Allerdings momentan noch sehr sparsam. Ich gewöhne mich allmählich an die Plattform. Und wir haben auch schon mal 2 oder 3 Pushs von unseren Tweets bekommen. Aber ja, das war's dann auch leider. Ich denke, da ist viel Arbeit nötig. Ja, mach dir da mal keinen Stress. Ich sag mal so, ich bin eh eher Team Mastodon. Also Fendika ist hat auch immer das. Aber ich habe gerade gesehen, also du machst ja, du teilst ganz viel und das ist ja aber auch schon mal was. Also der Account, der ist auf jeden Fall belebter wie letzter Beitrag vor 7 Jahren. Also auf jeden Fall besser wie gar nichts. Also danke. Gut, wenn es dazu sonst nichts gibt, kommen wir zur Webseite NRW. Da steht gerade auch noch nichts. Wir hatten ja auch die Überlegung, ob wir auf Mastodon umziehen, ne? Da habe ich weiter unten bei Sonstiges noch was. Ach, okay. Einen Punkt. Webseite, hattest du das hingekriegt mit der Startseite? Ja, die habe ich geändert. Also ich bin da jedes Mal im Verzweifeln. Ich brauche wirklich mal so einen Kurs da für das neue System. Du meinst für Elementor? Ja, genau. Ich kann die Sachen abändern, aber zum Beispiel einen neuen Absatz machen oder die Absätze tauschen, da wäre fast alles gerade kaputt gegangen, als ich das versucht habe. Also ich kann dich insofern beruhigen, ich habe es hinbekommen und ich kann dich auch insofern beruhigen. Auch ich, wenn ich da dran bin, manchmal ist auf einmal die ganze Webseite kaputt. Ich mache aber zum Glück. Ich speichere aber nicht zwischen. Also ich drücke erst auf Speichern, wenn ich das so habe, wie es aussehen soll. Wenn ich da irgendwas kaputt mache, kann ich auf die Seite neu laden und es ist alles wie vorher. Ja, trotzdem. Ich habe da Schweiß auf der Stirn. Wir haben Backups, keine Sorge. Nee, aber können wir sonst natürlich in naher Zukunft dann auch mal irgendwie eine kleine Schulung oder so machen. Das kriegen wir hin. Sollen wir vielleicht den Mika mal fragen? Den können wir auch gerne mit einweihen. Der ist ansprechbar, ja. Soll ich den mal fragen? Für was konkret? Elementor-Schulung oder was? Ja. Ich glaube, ja, wenn er dabei ist, ist es, glaube ich, ist kein Nachteil. Warum nicht? Sorry, aber ich dachte, der kennt sich auch noch ein bisschen besser aus als du, oder stimmt das nicht? Ich weiß nicht, ich glaube, da tut sich nicht viel. Ich muss mich jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe eine Ausbildung da drin. Okay, dann machst du die Schulung. Nee, hol Mika gerne auch dazu. Also besser mehr wie zu wenig. Okay, dann frage ich ihn mal. Wir könnten das doch durchaus auch zu einem ÖA-Termin machen, oder? Ja, Also irgendein Freitag, kurze Sitzung und danach ein bisschen Schulung. Warum nicht? Isan, hättest du auch Interesse? Ich war gerade dabei zu überlegen, wie ich es nett verklausuliert sage. Ich finde es fast furchtbar, weil mir steht der Angstschweiß noch viel größer auf der Stirn. Aber ja, ich bin dabei. Okay, dann frage ich Mika und lass euch dann wissen. Dann kommen wir zum Krähennest. Möchte irgendjemand was zum Krähennest sagen? Nein. Nein, ich auch nicht. Niemand sagt was bitte zum Krähennest, danke. Ja, funktioniert es denn wieder? Es hat nie nicht funktioniert, oder? Nee, eigentlich in letzter Zeit funktioniert das einwandfrei. Der Mika hatte uns das ja vor anderthalb oder zwei Jahren komplett überarbeitet und seitdem haben wir eigentlich keine Probleme. Ach so, ich hatte Zugangsprobleme, ne? Aber sonst. Na, dann ist doch alles super im Krähennest. Dann kann man doch auch drüber reden, dass es toll ist. Krähennest ist toll. Ja. Können wir bitte trotzdem schnell weiter? Punkt Krähennest, bitte. Okay, wir kommen zu den Veranstaltungen, Terminen und Aktionen. Da haben wir einen, nämlich unseren Landesparteitag mit Vorstandswahlen in Bielefeld am 22. und 23. April. Da hatten wir schon gesagt, machen wir mal demnächst irgendwie einen Blogbeitrag oder so. Gibt es sonst noch irgendwas dazu oder zu einem anderen Termin? Wird das Ding bei den Bielefeld-Account Piraten oder über NRW gestreamt? Über NRW. Danke. Genau, ist ja ein Landesparteitag. Also Bielefeld stellt nur die Location. Ansonsten haben die damit rein gar nichts zu tun. Wir haben uns noch nicht mal die Location gestellt. Die haben uns selber gebucht. Siehst du mal, gibt es Bielefeld überhaupt? Die einen sagen so und die anderen sagen so. Na dann, willkommen zum Organisatorischen. Einmal ein Übertrag der letzten Sitzungen. Eine Friendica-Instanz versus Mastodon. Und das war die angedrohte Diskussion, ob wir zu Mastodon wechseln wollen. Isan, möchtest du was dazu sagen? Also, langsam. Nachdem ich bisher ja so die Einzige war, die damit zu tun hatte, ich gewöhne mich allmählich an diese Friendica-Oberfläche. Es gibt ein paar Unterschiede und was ich sehr ärgerlich finde, ist, es gibt keine Bildbeschreibungen. Und das ist für mich eigentlich schon ein Ausschlagkriterium. Ich habe jetzt eingetragen im Pad, wir können es auch erstmal dort belassen, wobei ich persönlich da also wirklich ein blödes Gefühl habe, aber ich wollte jetzt auch keinen großen Ärger machen und sagen, wir müssen jetzt umziehen, weil ich das so will. Kann man denn den Michael vielleicht mal fragen, wegen der Bildbeschreibung? Entschuldige, hilf mir, welchen Michael? Also ich meine, das ist doch nach wie vor der Michael Vogel aus Hamburg, der da diese Instanz hat, oder nicht? Es kann sein, dass ich mir das mal durchgelesen habe. Es tut mir leid, es ist weg aus meinem Kopf. Weiß ich nicht, aber ja, ich kann den gerne fragen. Ich mach das nachher. Ja, weil das ist, finde ich, schon eine Sache, die nicht so ganz unwichtig ist. Sehe ich genauso. Wenn wir dadurch eine Möglichkeit finden, ja, gerne. Dann denke ich, kann ich mich mit Friendica anfreunden. Ansonsten stimmt ihr mir zu, dass das ein Grund wäre, umzuziehen, wenn sich das nicht ändern lässt? Ja, ich, also du sagst, du gewöhnst dich da langsam dran. Ich bin ja mit meinem Privataccount auch bei Friendica und ich gewöhne mich da nicht dran. Vor allen Dingen, wenn ich auf dem Handy gucke, dann, dann erkenne ich häufig gar nicht, dass der Tweet, den ich da gerade lese, ob das eine Antwort auf einen Tweet ist oder ein Tweet. Also, verstehst du, was ich meine? Irgendwie, bei Twitter sind es ja irgendwie so verschiedene Größen und bei Friendica kann ich halt immer nicht erkennen. Ich weiß, was du meinst. Das ist total unübersichtlich. Ja. Also von mir aus können wir auch wechseln. Ich mag Friendica nicht. Hast du einen privaten Account, Marchwald? Auf Mastodon, ja. Ja, die Üke hat uns ja zwei Möglichkeiten genannt. Die habe ich ja auch ins Bett gepackt. Ich hatte ihr auch genau gesagt, was für uns wichtig ist, unter anderem eben auch die Bildbeschreibung. Und sie hat mir da eben zwei Links gegeben. Ich gebe aber zu, ich habe mich noch nicht näher damit befasst. Die Frage wäre ja auch, wenn man umzieht, ob man die Follower mitnehmen kann, also wie man das dann macht. Also das ist möglich, das hat sie mir gesagt, aber vielleicht frage ich sie auch einfach, ob sie das für uns in Angriff nimmt, weil ich traue mich da auch nicht richtig dran. Ich bin sowieso unsicherer geworden, weil ich vieles nicht mehr so ganz konzentriert verfolgen kann. Ja, dann würde ich aber sagen, geht die Tendenz schon zum Umzug, ne? Dann würde ich vielleicht den Michael gar nicht erst jetzt anhauen. Ja, okay. Gut, dann fragen wir mal, glaube ich, bei Ükük an und schauen, ob wir umziehen können. Cool. Gibt's ja, sonst wenn was? Ihr dann wisst, wie das geht, dann mache ich das mit meinem Privataccount auch. Genau. gibt es sonst noch was zum Organisatorischen? Nein, dann kommen wir jetzt zum Punkt Sonstigen und da sehe ich schon einen Punkt von Isan. Situation AGÖA, Social Media, speziell Twitter. Isan, mit was möchtest du uns heute bespaßen? Bespaßen gar nicht. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil die Situation der AGÖA einfach schwierig ist. Wir waren jetzt, und das meine ich ganz bewusst, nicht als Vorwürfe oder so, wir waren jetzt mehrere Wochen oft nur zu zweit, Fabian, mal du und ich, mal Vaku und ich. Es ist unheimlich schwierig, da eine Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil auch hier muss ich wieder sagen, mir fällt selber so nicht mehr viel ein. Ich bin ziemlich ausgelutscht. Ich bräuchte neue Ideen, Impulse. Die kommen aber nicht, wenn wir immer wieder im gleichen kleinen Trupp zu zweit oder vielleicht mal zu dritt zusammensitzen. Speziell was Twitter betrifft, ist da sehr schwierig. Du musst auf Twitter mittlerweile dich noch anders anpassen mit provokanten Sachen mit, aber die dürfen nicht zu weit gehen, so dass du nicht gleich den dicken Shitstorm an der Backe hast. Aber genau solche Sachen. Der Holger kriegt das immer sehr schön hin für den Saarland-Account. Ich kann das nicht mehr so. Ich trau mich nicht. Das ist einfach kaputt gegangen. Ich brauche aber Hilfe. Was können wir tun? Ja, also ich würde ja anbieten zu helfen, aber ich ertappe mich dabei, dass ich manchmal 5 Tage hintereinander überhaupt gar nicht auf Twitter bin. Ich weiß, mir meine Frage ging auch mehr darum, wie können wir Leute dazu motivieren, bei uns wieder mitzuarbeiten, junge Leute vor allen Dingen. Denn dieses Boomer-artige, das kann ich aus dem Stegreif. Aber wir brauchen einfach ein paar neue Töne. Bekommen wir Mika irgendwie zurück? Kann ich mir nicht vorstellen. Tja. So viel haben wir in NRW, glaube ich, nicht, die da in Frage kommen könnten. Also, was für mich schon mal ein bisschen helfen könnte, ich poste ja meistens im Matrix, was ich beabsichtige zu posten, dass da eventuell wieder ein bisschen mehr Reaktionen kommen. Ich komme mir manchmal vor, als würde ich gegen die Wand reden oder in einen leeren Wald reinrufen. Da kommt nur leider keine, wie soll ich das sagen, kein Impuls. Ja, wir verstehen dich ja. Das ist bei Matrix so, da ruft man in den Wald. Ja, Matrix ist scheiße. Ja, das stimmt. Aber ich werde mal schauen, dass ich aktiver da reingucke und dann irgendwie auch mal was antworte, wenn ich sehe, dass du was schreibst. Super, dankeschön. Und ich guck mal irgendwie, dass ich rumfrage, ob ich vielleicht irgendwen in NRW noch finde. Wir hatten mal vor einiger Zeit, Isan, darüber gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für ein Beispiel war, aber irgendein großer Account hatte einer Gruppe Menschen zu einem bestimmten Anlass die Möglichkeit gegeben, war das Dresden oder so, wo es dann hieß, für den heutigen Tag twittern hier die und der, und die haben dann einfach mal gemacht mit dem Account. Erinnerst du dich? Ja, ich weiß, diese Tauschaktionen machen ja große Accounts gerne für kleinere. Also ja, ich weiß, wo du hin willst. Wie wäre es denn, wenn wir unseren aktiven Kreisverbänden, also spontan fällt mir jetzt Rhein-Erft ein, dass wir die Alessa mal ansprechen, ob die mal Lust hätten, für einen Tag oder für zwei Tage diesen Account zu übernehmen. Geile Idee, gefällt mir gut. Also ich würde es dann denen überlassen, zu sagen, wann sie das gerne machen möchten, weil die müssen ja auch irgendwelche Inhalte haben und vielleicht haben sie gerade eine Ratssitzung oder eine Aktion vor Ort, wo das dann Sinn macht. Aber ja, vielleicht können wir irgendwie einen kleinen Text formulieren und den einfach mal rumschicken und dann mal schauen, ob die Leute sich da melden und Interesse haben. Finde ich auch eine coole Idee. Ja. Ich habe es mal ins Pad reingetragen, damit uns die Idee nicht verloren geht. Ja gut, dann formulieren wir ein paar Sätze und dann können wir das ja über die Mailingliste schicken und mit diesen Sätzen aber auch vielleicht mal konkret Leute ansprechen. Können wir ja im Pad überlegen, wen wir direkt kontaktieren, nochmal zusätzlich. Ja, gerne. Also ich habe da schon spontan so 2-3 KVs im Blick, wo ich mir denke, das könnte was werden, weil die Leute selber auch auf Twitter aktiv sind. Das, ja, doch, gute Idee. Cool. Ich finde die Idee auch cool. Und genau, dann schauen wir mal, dass wir da irgendwo zusammen texten. Gibt es sonst noch irgendwas zu Sonstigem? Gibt es irgendwas zu Werkzeuge und Links? Ja, da steht immer noch MetaMost. Kann da mal bitte jemand Matrix reinschreiben? Da steht auch neu zur Bundestagswahl. Okay, das müssen wir also mal überarbeiten. Wir haben diesen Punkt so oft übersprungen, weil sich keiner dafür interessiert. Wow. Der soll ja auch nicht jedes Mal erwähnt werden. Das ist ja eigentlich nur so eine Sammlung, dass man das irgendwo mal stehen hat. Weil wenn mich jetzt jemand fragt, wie komme ich denn im Matrix auf die AG über NRW, dann habe ich da halt eben den Link sozusagen. Da hätte ich ihn, wenn es aktuell wäre. Ja, das stimmt. Aber dann ist ja gut, dass uns das mal heute auffällt, dass wir das mal überarbeiten können. Ja, immerhin. Immerhin. Guck mal, wir machen Arbeit hier, Fortschritte. Cool. Aber da es ja sonst nichts gibt, unsere nächste AGÖA-Sitzung ist der 3. Februar um 21 Uhr, wie immer hier im NRW-Mumble. Und wenn ihr jetzt nichts Dringendes mehr habt, was nicht der Fall zu sein scheint, dann beenden wir die heutige Sitzung um 21.40 Uhr. Danke.